Man lobt sich ja nicht so gerne selber, aber Yoga ist ja doch ein Thema, was, sagen wir mal, so und so geht. Und Yoga und Business ist auch so ein Thema. Steht die Spiritualität nicht dem Business entgegen? Thema Geld verdienen, ist es denn erlaubt oder nicht? Ja, da kommen ja viele Glaubenssätze hoch, die auch negative, die eine Rolle spielen. Und er hat, wie gesagt, seine Zahn-Yoga-Studios hier, zwei in Berlin, das sind die größten mit in Deutschland, und ein ist schon im Franchise-System in Dortmund, läuft, sind mit die größten und erfolgreichsten in Deutschland. Und er hat da auch ein ganz besonderes Konzept. Und deshalb ist natürlich die erste Frage, die uns natürlich immer interessiert. Christoph, sag uns mal ganz knapp und klar dein Geschäftsmodell, dass wir es verstehen. Ja, also Dankeschön auch nochmal, dass ich hier sprechen darf, auch gerade vor Unternehmern, weil man eben aus dieser Yoga-Welt ja da immer manchmal ein bisschen komisch angesehen wird. Also mein Geschäftsmodell ist ganz einfach. Wir praktizieren Yoga im heißen Raum, Hot Yoga. Ich war hier vor 10 Jahren der Erste, der das nach Berlin gebracht hat. Wir haben mittlerweile 2 Studios hier, 20 Lehrer, eine Handvoll Angestellten. Und da sind bestimmt schon 500.000 Leute bei den Kursen gewesen. Also es geht ja wirklich von morgens bis nachts, 7 Tage die Woche. Wir haben immer mehr auch kreative Unternehmer, weil die natürlich merken, dass es wirklich ihnen hilft. Haben auch einen relativ hohen Männeranteil. Also wir kommen so ein bisschen mehr auch von dieser Fitness-Ecke vielleicht. Also ein Fitness-Yoga, holen da die Leute auch körperlich daran. Und ich sehe mich auch ganz klar als Unternehmer und habe da auch eine Dienstleistung, eine tolle Dienstleistung, die ich verkaufe, Bewusstsein, Yoga. Und bin aber auch in so eine Phase der Erschöpfung gekommen, weil natürlich so viele Sachen, man kann dann auch irgendwann gar nicht mehr Yoga machen, weil so viel los ist. Und musste mich selber also auch mit diesem Thema beschäftigen, ja, stay hungry, stay foolish, wie komme ich an meine Kreativität ran? Das ist ja heute auch das Thema, wie finde ich meinen Freiraum? Wie kriege ich Sauerstoff in meinen Körper und in meinen Kopf? Wie kann ich wirklich entspannen? Also, und vor allem natürlich für uns effektiv entspannen. Also ich habe auch einen Segelschein, aber ich 5 Stunden da raus und auftakeln, abtakeln, ist mir alles viel zu lang. Also wir machen Yoga im heißen Raum unheimlich effektiv. Die Hitze, die Schwitzen entgiften, ein super Anti-Stress-Programm durch die Wechsel von Anspannung und Entspannung. Und ja, Sie kommen da also sicherlich auch an Ihre Grenzen dabei. Yoga ist ja das älteste Gesundheitssystem der Welt, also das bietet da auch wirklich erfahrene Resultate. Und nochmal ganz klar, warum Sie das als Unternehmer eigentlich auch brauchen und warum das bei uns auch immer mehr Leute machen. Sie brauchen einfach diese Gesundheitskompetenz, Sie brauchen auch für sich diese Gesundheit, auch für Ihre Mitarbeiter, das zu verstehen, wie weit können Sie die überhaupt belasten. Wie weit bin ich belastungsfähig? Wann brauche ich meine Pausen? Also Sie brauchen da auch Ihr Selbstvertrauen, Sie brauchen Ihre Glaubwürdigkeit, weil Sie wollen ja Vorbild sein, Sie wollen ja Leute führen. Und da ist unsere Yoga-Übung, also diese 2 Quadratmeter Yogamatte, sind ja nur die Übung. Also interessant wird es natürlich hier im richtigen Leben. Und Sie müssen diese Verantwortung ja irgendwo auch wahrnehmen. Und mein Yoga-Lehrer hat immer gesagt, so, wenn Yoga eine Pille wäre, dann würde sie wirklich jeder nehmen. Aber leider ist es nicht so einfach. Man muss eben auf diese Yogamatte. Ich selber habe alle diese Erfahrungen auch gemacht. Ich habe erst mit 35 angefangen. Also es ist eigentlich ja auch nie zu spät, mit Yoga anzufangen. Und vor 5, 6 Jahren kam Herr Wagemann dann auch immer dazu und hat da auch mitpraktiziert und hat immer gesagt, Mensch, geil, warum bin ich nicht selber auf die Idee gekommen, hier mit Hitze und Yoga und diese Verbindung. Und wir haben dann vor 4 Jahren angefangen, auch eine Yoga-Ausbildung zu entwickeln, und zwar mit einem ganz anderen Schwerpunkt als Persönlichkeitstraining, auch gerade für Führungskräfte, und haben da, ziehen da auch immer mehr Leute an. Und Professor Dr. Ripsas war ja auch mal bei einer Late Night eingeladen als Special Guest. Und der hat unser Konzept von dieser Verbindung von Spiritualität und Business als bahnbrechend bezeichnet, weil das wird auch der Trend sein. Also wie wollen Sie wirklich sinnhaft arbeiten, ein geglücktes Leben führen, nachhaltig arbeiten? Und wenn Sie da Menschen wirklich helfen können, dann werden Sie natürlich auch mehr Erfolg haben. Diese Ausbildung sind 2x2 Intensivwochen vollgestopft mit Yoga-Praxis natürlich, über den Körper zu kommen. Anatomie, Philosophie, alles, was man dazu wissen muss. Und letztendlich geht es wieder um diese drei Qualitäten, also Verantwortung, Eigenverantwortung über dieses Energiepotenzial zu entwickeln, auch für die Mitarbeiter. Das sehen wir sozusagen so als Lebensschule auch. Und der zweite Punkt, natürlich sehr eng verknüpft mit der Yoga-Tradition, ist die Konzentration. Wirklich eine Konzentration lange aufrechtzuerhalten, also lange gerade zu sitzen, lange wach zu sein, so eine Dauerpräsenz zu haben. Wenn Sie Leute führen, werden Sie ja in so eine Bereiche auch kommen und Sie werden dann auch unter Stress auch cool bleiben müssen, also auch wenn es mal wirklich heiß wird, und Ihre Klarheit auch in der Sprache, in der Körpersprache, wird sie natürlich auch die Leute überzeugen, dann aus sich heraus. Und Kommunikation ist ja letztendlich dann die Führung. Der dritte Punkt, die Intuition, hatten wir auch schon. Also wenn man über den Körper und über diese Einheit von Körper und Geist wirklich an seine Kreativität wieder herankommt, kann man natürlich viel besser auch Prozesse aktiv gestalten. Und das ist auch kein Voodoo, sondern das basiert auf einem soliden Erfahrungswissen. Und Yoga ist eine Erfahrungswissenschaft. Und man kann damit wirklich auch komplexe Probleme bewältigen. Und ich bin überzeugt auch von den Erfahrungen der letzten Jahre aus unserer Yoga-Ausbildung, dass wir da eine Möglichkeit geschaffen haben, wie man wirklich in seine Kraft, in sein Potenzial kommen kann. Ja, danke schön. Wir wollen ja hier alle lernen, wie kommt man von so einem ersten Einfall zu einem erfolgreichen Konzept, unternehmerischen Konzept. Mhm. Und da habe ich hingehört, als Sie sagten, mit 35 zum ersten Mal mit Yoga in Berührung gekommen. Mhm. Also man sagt ja immer, wenn man wirklich brillant werden will in einem Gebiet, dann muss man mit 5 Jahren anfangen und so. Mhm. Wir haben mit 35 angefangen, nur Yoga ist nichts Neues, das ist 4000 Jahre alt oder so. Mhm. Also Sie haben sich ein Gebiet gewählt, das unter Gesichtspunkte von Konkurrenz das denkbar ungünstigste ist. Es gibt haufenweise Yoga auf der ganzen Welt und Leute, die sich Yoga-Lehrer nennen und auch sind, und mit Zertifikat und ohne Zertifikat. So, und ausgerechnet in diesem Bereich kommen Sie und machen etwas, was zumindest für mich neu war, Hot Yoga. Mhm. Wie ist das alles gewesen? Wenn Sie mal so vom ersten Einfall, ach Yoga, ganz toll, zu diesem, das könnte ich ja zu meinem Beruf machen. Wie ist das gegangen? Also ich hatte auch schon immer einen Bezug zu körperlicher Arbeit. Also ich habe schon als Kind Kampfsport und Judo gemacht, sowas. Habe mich da aber auch nie irgendwie tiefer einsteigen sehen, sondern habe immer gespürt, auch in meinem Arbeitsleben, ich war also in meinem ersten Leben Grafiker und habe natürlich da auch viele Stunden vorm Computer gesessen und hatte immer den Bedarf, mich bewegen zu müssen. Habe dann da alle Möglichkeiten ausprobiert, aber ich brauchte auch immer diesen Kick dabei. Also nur auf der Matte sitzen und und so ist mir alles auch zu langweilig gewesen. Und meinen Kreislauf wirklich, meinen Körper zu spüren, mich so ein bisschen an die Grenze zu bringen und auch mal so eine Herausforderung zu finden, da habe ich dann dieses Hot Yoga entdeckt. Ich war also nicht der Erfinder, aber ich war der Erste in Berlin und habe das in England entdeckt. Wie ging das zum Geschäftsmodell? Das also war eine Erfahrung, die hat Ihnen gut getan. Ja. Und Sie waren Grafiker und dann in Deutschland zumindest bleibt man bei seinem Beruf und wechselt nicht so ohne weiteres. Was war der Beweggrund? Was ist da genau also vorgegangen? Also ich habe wirklich für mich gespürt, das ist es einfach. Da kann ich... weil es gibt zwar viele Yoga-Studios, aber es gab noch kein Hot-Yoga. Also es ist ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal. Und natürlich habe ich dann auch versucht, das richtig anzupacken. Also ich habe dann auch gute Studios aufgebaut, großzügig und mit modernen, mit vielen Duschen. Man schwitzt ja natürlich und die Deutschen brauchen unglaublich viel Raum. Also in Kalifornien und in New York, da gibt es so kleine Yoga-Studios, da quetschen die 50 Leute rein, die haben nur eine Dusche, alle sind happy, keiner klagt. Die haben eine ganz andere Einstellung dazu. Ich meine, wer in so einen Städten lebt, der nimmt auch andere Herausforderungen an. Und deswegen ist es besonders in Amerika super erfolgreich schon mal. Aber wir sind ja immer 5 bis 10 Jahre so hinterher und nun war ich in meiner Position. Ja, ich habe das dann gefunden und habe gedacht, oh wow, das ist natürlich, ich habe gespürt, das funktioniert für mich. Ich habe auch 25 Jahre Körpererfahrung da gehabt. Ich wusste, da passiert ja wirklich was. Da kann ich auch mich mit 35 noch verändern. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe früher vielleicht bei ich mal Kung Fu gemacht habe oder so, eine Zeit lang auch versucht, irgendwie flexibel zu werden, aber so richtig hat es nie funktioniert. Und da merkt man plötzlich, hey, mein Körper geht richtig auf, da passiert wirklich was. Und das ist ja auch, warum die Leute dann kommen. Also wir haben so ein Starterangebot, man kann es eine Woche lang ausprobieren für einen günstigen Preis. Später kostet natürlich schon was, aber man hat wirklich einen Effekt. Und kann das man ist, sagen, warum kann man Leute sagen, dass sie, weil sie persönlich so überzeugt waren, den Verdacht hatten, dass das auch für andere gilt. Ja, so, da habe ich eigentlich mir selber ganz stark vertraut. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Also, dass die Amerikaner Hot Yoga mögen oder dass die Finnen Sauna mögen, heißt ja noch nicht, dass das bei uns erfolgreich ist. Ja, ja. Da hatten Sie das Selbstvertrauen? Oder das, ja, die Begeisterungsfähigkeit hier ist wirklich eine andere. Also Leute stehen nicht um 6.30 Uhr auf, um zum Yoga zu gehen. Also da hat man schon gemerkt, ein bisschen anders funktioniert es doch. Man hat auch einen anderen Standard hier. Also so ein Yoga-Studios wie in New York kann man nicht anbieten. Und ja, also wenn man diese Erfahrung dann auch gemacht hat, habe ich ja auch meine Lektionen draus gezogen und habe auch das ganze Konzept noch verändert, erweitert. Wir haben auch andere Stile, Übungsformen integriert. Wir haben Yoga Qigong mit erfunden und das alles im heißen Raum macht die Sache so viel effektiver. Und das ist so im Rückblick. Wenn Sie im Rückblick erzählen, das kenne ich von vielen Entrepreneurs, dann sieht das alles so einfach aus, als hätte sich das selber so ergeben. Mhm. Hatten Sie nicht auch schlaflose Nächte, dass aber, Sie jetzt ja. Ihr Geld auf was setzen? Aber hallo. Aber ja. Das wenn man dann in so einem Fertigenstudio sitzt und man hat sein letztes Hemd da gegeben und dann kommt noch die Mehrwertsteuer und so. Und, oh Gott, ja, die ja. Kannten Sie gar nicht vorlegen. Ja. Die muss man ja erstmal vorlegen, ja. Naja, deswegen kann ich wirklich auch aus der Erfahrung der Erschöpfungszustände, die man da erleidet und wie man sich organisieren muss, wie man, also nur ein gutes Produkt zu haben, reicht ja nicht. Man muss wirklich ein System aufbauen und Sie hatten eine Idee, Sie hatten die Erfahrung dazu und dann sagen Sie, hatten Sie schlaflose Nächte. Daran scheitern ja viele, weil Sie sagen, oh Gott, also erst kommt die Begeisterung und dann kommt so die Unsicherheit und dann kommen die Albträume. Und dann kommen die Bekannten und Verwandten und sagen, mach das nicht. Die meisten gehen ein. Die haben sogar recht. 80% gehen nach 5 Jahren ein. Und ein paar schaffen es weiterzumachen. Das interessiert mich. Was war für Sie der Punkt, dass Sie trotz der schlaflosen Nächte weitergemacht haben? Also bestimmt hat mir Herr Wagemann auch sehr viel geholfen dabei. Also die Unterstützung. Er war dabei. Mein Ego. Ja, also ja, schon vor 5, 6 Jahren. Er war dann, hat mich auch gecoacht persönlich. Wir haben dann auch das Konzept für die Ausbildung zusammen entwickelt. Und ja, wie das dann so ist, das kann einem ja auch keiner sagen. Und wenn dann schon mal jemand da ist und einen wirklich unterstützt und sagt, hey, das ist super, was du da machst und was du bisher geleistet hast. Also ich kann jedem nur raten, sich einen Coach zu suchen. Jemanden, der wirklich so eine Prozesse kennt. Und manchmal ist es ja auch, sträube ich mich ja auch, weil Ihnen das ja alles schon klar ist, wie das abläuft. Aber man muss da auch durchgehen und die eigenen Erfahrungen dann sammeln. Aber ohne Herrn Wagemann wären die schlaflosen Nächte noch länger gewesen. Das war der entscheidende Punkt, dass Sie den Coach hatten. Ja. Dann, was hat er genau gemacht? Was hat den Ausschlag gegeben? Da kommen ja viele Leute und sagen, machen Sie mal, junger Mann, ins Risiko gehen. Diese Berater sagen, man muss mehr Risiken haben. Deutschland hat zu wenig risikobereite Leute. Ja, ja. Machen Sie mal. Also obwohl ich glaube, dass ich da relativ viel Kraft hatte und auch aus dem Yoga, bin ich trotzdem auch an meine Grenzen gekommen. Ja. Also auf jeden Fall. Und was muss der, das will ich... Herr Wagemann sagt ja nicht, mach das nicht, und das. Lass mal mal geht Ihnen, ja. Was war das Besondere an dem, also was von dem Coach, egal wie wer die Person war, was ist wichtig in so einem Moment? Die Persönlichkeit. Dieses eigene Energielevel und diese Klarheit auch zu entwickeln, so ein System dann auch durchzusetzen. Ohne Persönlichkeit gehen Sie da unter, glaube ich. Dann man muss den Leuten dann auch Grenzen setzen, mit denen man dann zusammenarbeitet. Und dafür brauchen Sie eine starke Persönlichkeit letztendlich. Der andere oder Sie selber? Sie selber, als Chef. Und warum brauchen Sie dann den Coach? Wenn Sie eine starke weil ich die Unterstützung brauchte. Also wie gesagt, ohne Unterstützung hätte ich an meiner Persönlichkeit hier mit all den Trotz Tricks... starker Persönlichkeit wären Sie doch im Zweifel erleben. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Wir haben ja hier ein Riesenangebot heute schon, diesen Querschnitt gehabt von Möglichkeiten, wie man seinen Energietank voll bekommt. Und wenn man so eine hohe Energie hat, dann fallen natürlich wirklich auch alle Entscheidungen leichter. Man hat eine Klarheit in der Kommunikation und damit in der Führung. Man hat das Selbstvertrauen und das wird alles einfacher damit. Und das ist ja auch, was uns da verbindet.